7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. So, hallo und herzlich willkommen heute zu Radio A. Diesmal wieder live aus dem Querfunk und heute bin ich nicht alleine, sondern wir sind zu dritt hier und haben verschiedene Beiträge mitgebracht und vorbereitet und werden uns wieder live durch die Sendung hangeln. Ja, heute ist der 13.11.2022. Sollte dies nicht der Fall sein, hört ihr eine Wiederholungssendung und wir werden jetzt mal anfangen. Wir wünschen euch viel Spaß und starten mit Musik. Wir starten in der Theorie mit Musik, insofern wir das heute hier mit der Technik gerissen kriegen. Jetzt kommt zum Beispiel keine Musik, obwohl Musik kommen könnte. Wir probieren hier einfach mal alles Mögliche aus. Ist ja auch laut, weil hier sehe ich. Wir kämpfen mit der Technik, aber vielleicht werden wir es irgendwann hinkriegen. Weil die Technik und wir sind nämlich immer die besten Freunde. Freunde, aber nicht immer. Und keine Ahnung, keiner weiß es. Ne? Wenn das dahin geht und das dahin geht und das darf man. Und man hört keine Stimme. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Vielleicht. Jetzt müssen wir kurz warten. Wir sind ja hier in einem Studio und das ist hier eben so, dass hier manchmal sich Sachen einfach irgendwie verselbstständigen. Aha, jetzt sind wir wieder auf Sendung. Irgendwie ist da was dazwischen geflogen. Ist es im Hintergrund immer noch der Fall, dass es immer noch dazwischen fliegt? Nee. Ich glaube nicht mehr. Okay, also wir hatten hier gerade ein kleines technisches Durcheinander, das wir jetzt wieder beheben konnten. Und wir kämpfen immer noch ein bisschen mit der Technik. Heute ist irgendwie ein bisschen technisch der Wurm drin, könnte man sagen. Aber bis wir hier so richtig zurechtkommen, versorgen wir euch natürlich mit artgerechter Musik. Und ganz interessant ist, also ich war auf dem Konzert von Hannes Konstantin Wecker, der ja die 70 auch, glaube ich, überschritten hat mittlerweile. und ein neues Album rausgebracht hat unter dem Titel Utopie. Das hat vielleicht schon mal jemand gehört oder auch nicht gehört. Was ich daran, Utopia heißt das Album. Ich lege es euch deshalb ans Herz, weil auch wenn Konstantin Wecker das sich da noch nie so richtig abgewendet hat, ist es auf jeden Fall so, dass er sich bei diesem Album relativ deutlich wieder dem Anarchismus anheimwirft, was ich sehr cool finde. Deshalb hören wir jetzt das Lied Es gibt kein Recht auf Gehorsam und vielleicht fällt euch ein, wer den Text dazu geschrieben hat. Doch all eure Befehle, nichts als ein hilfloser Schrei eurer gequälten Seele, doch damit wird sie nicht frei. Erst schafft ihr euch Untertanen, dann glaubt ihr ganz oben zu sein, mit Uniformen und Fahnen, alles nur Schall, Rauch und Schein. Nur wer seiner selbst nicht sicher, erhebt sich selbst zum Herrn, wähnt sich so wesentlicher und bleibt wahrer Größe doch fern. Es gibt kein Recht auf Gehorsam, verweigern wir jedes Gebot. Nur noch ein Sein ohne Herrschaft befreit uns aus unserer Not. Es gibt kein Recht auf Gehorsam, verweigern wir uns der Macht. Geben wir allen alles, bleiben wir unüberwacht. Pfeifen wir doch auf Ehre, auf Volk und Vaterland, nehmen wir nie mehr Gewehre in unsere zerbrechliche Hand. Lachen wir den Generälen ins uniformierte Gesicht, sie werden uns nie mehr quälen, wenn ihre Maske zerbricht. Lass sie doch schreien und brüllen, wenn niemand mehr auf sie hört, wird sich endlich enthüllen, was uns schon so lange empört. Es gibt kein Recht auf Gehorsam, verweigern wir jedes Gebot. Nur noch ein Sein ohne Herrschaft befreit uns aus unserer Not. Es gibt kein Recht auf Gehorsam, verweigern wir uns der Macht. Geben wir allen alles, bleiben wir unüberwacht. Weigern wir jedes Gebot. Nur noch ein Sein ohne Herrschaft befreit uns aus unserer Not. Es gibt kein Recht auf Gehorsam. Verweigern wir uns der Macht. Geben wir allen alles. Bleiben wir unüberwacht. Ja, tatsächlich war das jetzt gar nicht ganz richtig, weil was ich meinte, ist eigentlich ein anderes Lied vom selben Album. Aber inhaltlich trotzdem sehr schön. Es gibt kein Recht auf Gehorsam. Also wieder ein klarer Bezug auch zu antiautoritären und ungehorsamen Positionen. Was ich dazu sagen kann, ist, das Konzert fand statt in Remchingen in der Kulturhalle im Finstal und es war doch sehr schön zu sehen, wie so ein Konstantin Wecker, Hannes Wader Publikum, alles um die 70 plus dann auf solche Lieder doch stehend applaudiert. Da fühlt man sich irgendwie nicht mehr so ganz allein. War das ein Sitzkonzert? War ein Sitzkonzert, ja. War ein Sitzkonzert mit Jo Barnickel am Klavier und Konstantin Wecker singend. War schon sehr cool, muss man sagen. Genau. Mittlerweile haben wir die Technik soweit im Griff. Ich würde später da auch gerne nochmal ein Lied spielen. Und dann können wir jetzt vielleicht mal zusammenfassen, was wir so inhaltlich am Start haben, oder? Nachdem wir das Chaos einigermaßen in den Griff bekommen haben. Ja, also zum einen haben wir eine Interpretation von einem Gedicht von Erich Mühsam. Also Erich Mühsam wird uns heute auch generell ein bisschen in der Sendung so durchführen. Und dann haben wir von einer vergangenen Veranstaltung, die war noch ein Interview. Ja, genau. Ein Interview mit der Johanna Teske, eine Künstlerin aus Stuttgart, die hat die Malbilder und hat auch was geschrieben. Und dazu war, ich glaube, diese Woche, Dienstag, Lesung und Ausstellung im Café Noir. Und da wurde sie interviewt, genau. Noch mehr? Ja, sie macht auf jeden Fall so Kohlezeichnungen hauptsächlich und hat sich ziemlich viel mit der russischen Revolution. Genau, das ist das Thema russische Revolution. Beschäftigt. Aber nicht nur so. Aber das ist das Hauptthema gewesen der Ausstellung. Ansonsten habe ich heute angefangen, ein Buch zu lesen, beziehungsweise am Samstag, und habe da gleich einen guten Aufsatz gefunden. Das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Wenn mir in Büchern was Interessantes begegnet, bringe ich das gerne mit. Und das ist von Gustav Landauer, gibt es eine von den ausgewählten Schriften, Band 2, insgesamt sind es 13 Bände, rausgegeben von Siegbert Wolf und illustriert von Uwe Rausch im Verlag Edition AV. Gibt es einen Aufsatz, der heißt Morgen oder Übermorgen und behandelt die Frage, wann kommt denn diese gute, freie, schöne Gesellschaft mit dem guten Leben für uns alle? Und er bearbeitet da die Frage, morgen oder übermorgen, es ist hochaktuell, es wurde gerade erst geschrieben, am 30.09.1893 veröffentlicht, das ist quasi gestern gewesen, quasi aktuell. Aber deshalb bringe ich so Sachen gerne mit, weil ich das so schön finde. Ja, es ist sehr aktuell, wenn wir später dazu kommen. Werdet ihr das wahrscheinlich auch merken. Und wenn es uns langweilig wird, habe ich letztes Mal gelesen aus dem Reader Ökologie und Anarchie, Positionen für das Überleben der Menschheit, Band 1, herausgegeben von der Gustav Landauer Initiative, aber keine Texte von Gustav Landauer. Da gäbe es noch Murray Bookchin, die Radikalisierung der Natur zur Ethik eines radikalen Naturverständnisses, aber nur ganz vielleicht, weil es ist harte Kost. Und Termine haben wir noch für euch. Was so geht in Karlsruhe und Umland. Ja, sollen wir mal starten mit dem Gedicht. Und mir würde nämlich dazu dann noch einfallen, von Erich Mühsam das zu spielen, also das vertonte Gedicht zu spielen, das eigentlich, das eben Konstantin Wecker, und das fand ich wirklich schön, da auch gespielt hat, nämlich Sich fügen heißt lügen. Das war schön. Dann gibt es zweimal Musik. Also wenn ihr euren Eltern was schenken wollt, schenkt ihnen jetzt Konstantin Wecker-Karten. Also wenn ihr das Gefühl habt, eure Eltern sind noch nicht so ganz auf eurer Linie, dann könnt ihr da noch mal ein bisschen nachbessern. Oder wenn sie früher Wecker-Fans waren und ihn dann vergessen haben und aber irgendwie sich zugehörig fühlen zur Fangemeinschaft, dann ist es gut, da jetzt hinzugehen auf jeden Fall. Genau, dann kriegen sie noch mal ein bisschen anarchistische Klassiker-Theorie und verweckerte Anarchie-Auffassungen um die Ohren gehauen. Ja, jetzt brauchen wir das Gedicht, ne? Wollen wir das Gedicht spielen? Wir haben so einen Server, der ist top. Alles sehr gut sortiert. Natürlich. So dass man sofort alles findet. Halt. Wirklich? Hm? Das Gedicht geht 13 Minuten. Mit Musik. Jetzt kommt ein langes Gedicht. mit Musik. Ach so, mit Musik. Okay, 3, 2, 1, los. Als nächstes hört ihr ein Gedicht bzw. eine Gedichtinterpretation von Erich Mühsam, Der Revoluzzer. Der Revoluzzer. Erich Mühsam 1878 bis 1934. Gedichtinterpretation. Autor Beat Strasser, beat@stradax.net, Version 15.12.1997. Inhalt: Das Gedicht. Der Dichter. Interpretation. Metrik. Das Gedicht. War einmal ein Revoluzzer, im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzzerschritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie, ich Revolütze! Und die Revoluzzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonst unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzzer schrie: Ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts. Bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihnen das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzzt und dabei doch Lampen putzt. Der Dichter Erich Mühsam. Erich Mühsam wurde am 6. April 1878 in Lübeck geboren. 1900 kommt er als Apothekergehilfe nach Berlin, wird zum Leidwesen der Familie freier Schriftsteller, anarchistischer Agitator, Redakteur, Kabarettist und Bohemien, unkonventioneller Künstler. 1902 zieht Erich Mühsam nach Friedrichshagen. 1907 schrieb er sein berühmtestes Gedicht »Der Revoluzzer«, eine Satire auf den Reformismus der SPD. 1909 lässt Mühsam sich in München nieder und gibt ab 1911 eine eigene Zeitschrift »Kein«, Zeitschrift für Menschlichkeit, heraus. Er machte während des Krieges pazifistisch-revolutionäre Propaganda, war führender Kopf in der Bayerischen Revolution 1918 und dann Mitglied der Münchner Räterepublik. Nach deren Sturz wird Mühsam in einem Hochverratsprozess zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt, von denen er 6 Jahre verbüßte. Er verfasste während dieser Zeit unter anderem das Revolutionsdrama Judas, das 1921 in Mannheim seine Uraufführung erlebte. Als unbeugsamer Revolutionär und Verfasser revolutionärer Lieder war Mühsam zu Beginn der 20er Jahre weit über anarchistische Kreise hinaus in der Arbeiterschaft populär. Er lebte nun mit seiner Frau Zenzel in Berlin. Er setzte sich unermüdlich für politische Gefangene im ganzen Reichsgebiet ein und gab von 1926 bis 1931 erneut eine Zeitschrift Fanal heraus und schrieb 1928 sein Drama Staatsräson. Mühsam warnte als Redner und Publizist hellsichtig vor dem aufkommenden Faschismus und wurde deshalb noch in der Nacht des Reichstagsbrandes verhaftet und nach einem Leidensweg durch mehrere KZ in der Nacht zum 10. Juli 1934 im KZ Oranienburg ermordet. Seine Frau Zenzel emigrierte in die Sowjetunion, überlebte trotz Gefangenschaft die Stalinzeit und starb in den 50er Jahren in der DDR. Mühsam schrieb gegen Unrecht und Unmenschlichkeit sowie gegen die Unterdrückung der Frau. Dabei benutzte er vor allem konventionelle Versformen. Seine politischen Gedichte, Liebeslyrik und Satire zeigen einen radikalen, aber auch humorvollen Dichter. Er war ein kompromissloser und weder durch Festungshaft noch KZ beugbarer Kämpfer. Ein rebellischer Poet und poetischer Rebell. Er wollte aber gedanklich, nicht formal revolutionär sein. Interpretation. Ich glaube, mühsam hat für unseren Arbeiter nicht nur des Reimes wegen den Beruf als Lampenputzer gewählt. Er wollte einen normalen Arbeiter mit wenig Ausbildung. Und zweitens macht ein Lampenputzer die Lampen wieder sauber, damit die Leute besser sehen können. Also eigentlich ein wichtiger Beruf. Nun, mir scheint es so, dass unser Arbeiter keinen richtigen Grund hat, bei dieser Revolution mitzumachen. Er wollte einfach dabei sein. Vielleicht sucht er auch Anerkennung, da er nur ein unbeachteter Lampenputzer ist. Er geht im gleichen Tempo wie die anderen mit. Zeile 5. Er will den anderen zeigen, dass er jetzt auch revolutzt. Damit es alle wissen, schreit er, als ob er die Revolution selber initiiert hätte. Ich revolütze. Zeile 6, 7. Er trägt als äußeres Zeichen eine Mütze, und zwar trägt er diese wegen den Sozialdemokraten links. Zeile 8. Er meinte nur, er wäre wichtig und gefährlich, war es aber eigentlich nicht. Zeilen 9 bis 10. Die Revoluzzer sind mitten auf den Straßen. Sie zeigen und bekennen sich. Sie sind nicht etwa versteckt. Zeilen 13 bis 18. Dies ist nun die Enttäuschung. Die Revoluzzer nehmen nämlich keine Rücksicht auf unseren Lampenputzer, obwohl er eigentlich treu seinen Dienst tut. Er fühlt sich verraten und beginnt an der Aufrichtigkeit seiner Kollegen zu zweifeln. Mit Gewalt wollen sie die Gaslaternen aus dem Boden herausnehmen, um daraus Barrikaden zu bauen. Es ist gleich, wie sie zum Ziel kommen. Hauptsache, sie kommen. Der Zweck heiligt die Mittel. Zeilen 21 bis 22. Die Leute brauchen dieses Licht. Zeilen 23 bis 25. Nun beginnt er, selbstständig zu denken. Wenn er bei den Revoluzern weiter mitmacht, also wenn er da hilft, die Laternen auszureißen, schadet er den Bürgern und natürlich auch sich selbst. So will er seine Genossen daran hindern. Doch diese hören nicht auf ihn und machen, was sie wollen. Darum entscheidet er sich, nicht mehr mitzumachen. Dies ist auch wieder ein Hinweis, dass er die Revolution nicht so ernst nimmt und keinen Grund dafür sieht. Sonst würde er nicht sagen, er spiele nicht mehr mit. Zeilen 26 bis 28. Ohne Rücksicht nehmen sie die Lampen jetzt raus. Für ihn ist jetzt die ganze Welt zusammengebrochen. Er geht leise weg, obwohl ihm die Revolution eigentlich noch gefallen hatte. Zeilen 29 bis 32. Zuletzt emanzipiert er sich scheinbar und schreibt eine Anleitung, wie man revolutzt, ohne Schaden zu machen, aber nicht, wieso man revolutzt. Er sieht also noch immer keinen eigentlichen Grund. Metrik. Das Gedicht besteht aus 8 Strophen à 4 Versen. Es hat eine einheitliche, einfache Metrik. Es sind alles Paarreime, wobei die ersten 2 Verse innerhalb einer Strophe mit 8 Silben weibliche, die anderen 2 mit 7 Silben eine männliche, stumpfe Kadenz haben. Vom Metrum her sind das alles Trochäen. Demnach ist die erste Silbe betont, während die zweite unbetont bleibt, die dritte wieder betont und so weiter. Vom Satzbau ist zu sagen, dass es mehrere Enjambements hat, wie zum Beispiel: Und der Lampenputzer schlich fort und weinte bitterlich. Zum Text wäre noch zu sagen, dass ich einen Teil überarbeitet habe und etwas verändert habe, weil es nicht ganz gestimmt hat. Und jetzt hören wir noch ein Lied von Erich Mühsam, nämlich das Lumpenlied von 1912. Vertont hat es Christoph Holzhöfer. Kein Schnipser malz, kein Geld im Sack, wir sind ein schäbiges Lumpenpack, auf das der Bürger speit.

Ja, mit dem Leben, du hast doch bloß deine Schererei. Kaum fangst du damit, na ist er schon vorbei. Wenn's was sagen willst, wirst du erdruckt und bestarrt wird auf dich gespuckt. Ja, und so kommt's, dass jeder heute sein Ärger überschluckt. A Revoluzzer müsst man sein, dann war das Leiden schnell vorbei. Aber wer macht sich schon Diplom und macht sein Mai auf, wann er mag, und macht sein Mai auf, wann er mag. Ja, alle Tag, da haben wir doch das gleiche gespielt. Du hast allweils wenig und die anderen allweils viel. Wenn's was willst, dann musst du es kaufen. Nimmst das einfach, dann musst du raffen. Ja, manchmal weiß man schon gleich nimmer, was man will. A Revoluzzer müsst man sein, dann war der Ärger schnell vorbei. Aber wer macht sich so die Block und traut sich mögen, was er mag? Und traut sich mögen, was er mag? Und dann fragst du dich irgendwann, was ist passiert? Alles ist gelaufen und jetzt bist halt auch schon zmiert. Du schaust zurück und denkst, ja mei, was halt sein muss, das muss sein. Dem einen kehrt die Hitzen und der andere friert. Trotzdem ganz hinten im Hirn, da tat's halt doch nur ein bisschen rumoren, weil irgendwas kann schon droh sein an der Revoluzzerei. A Revoluzzer müsst man sein, dann war der Ärger schnell vorbei. Aber wer macht sich schon die Block und revoluzzt den ganzen Tag und revoluzzt. Den ganzen Tag. So. Wir machen weiter mit der Johanna Teske, die, wie schon gesagt, eine Lesung hatte und ihre Bilder dazu ausgestellt hat im Café Noir. Die Lesung war am 8. November. Es ging Russische Revolution 1921 in Erinnerung an unsere begrabenen Träume. Dann schalten wir doch mal rein. Ich kann noch hinzufügen, dass solltet ihr mal das Café Noir aufsuchen und ihr geht, schaut nach rechts an die Wand, dann seht ihr da auch ein Bild, das Johanna Teske mal gemalt hat im alten Café Noir. Und als Erinnerung an den alten Ort quasi hat sie auch da, könnte man auch sagen, begrabene Träume. Mittlerweile das alte Gebäude ja abgerissen in der Nordstadt für hässlichen Neubau. Noch steht nichts. Noch steht nichts, noch sieht es gut aus. Nee. Aber die Bilder sind auch nur anzugucken, die sind noch da. Genau, richtig. Die Bilder hängen nämlich noch, die Ausstellung bleibt eine Weile da. Das heißt, ihr könnt im Café Noir in der Schauenburgstraße 5 vorbeischauen und euch die Ausstellung von Johanna Teske zur Russischen Revolution in Erinnerung an unsere begrabenen Träume dort anschauen. Ja, dann gehen wir rein ins Interview. Ja, wir sind mal wieder im Café Noir. Es ist der 8.11.2022 und heute ist die Ausstellungseröffnung Russische Revolution 1921

Ob ich mit Marxisten spreche oder Kapitalisten, Christen oder Islamisten, Biedermännern oder Großkotzen, fast alle sind der Meinung, dass ein Gewaltmonopol unerlässlich sei. Dass die Gewalttäter ihr Monopol haben wollen, leuchtet mir ein. Dass ihre Opfer ihnen auch noch zujubeln, macht mich wütend. Europa, erst sätest du Kriege überall in der Welt. Und dann brachten die Siege deinen Herrschern und Fürsten Reichtum und Ehre und es starben Millionen als Schlachtvieh deiner Heere. Du hast so viel Besitztümer an dich gerissen, Macht und Besitz sind dein gieriges Ziel. Auch heute noch müssen wir alle uns schämen, denn wir machen doch mit bei diesem schäbigen Spiel. Und nun fliehen die Ärmsten vor deinen Gewehren und du lässt sie ersaufen in verseuchten Meeren und hortest den Reichtum in Ländereien, statt ihn zu verteilen und die zu befreien, die niemals dem Hagel der Bomben entrinnen, die ihr herstellt und verkauft mit enormen Gewinnen. Es ist doch genug dafür all diese Armen. Schäm dich, Europa, du hast kein Erbarmen. Schäm dich, Europa, so lang ist es nicht her. Da fiel dir das Atmen noch unheimlich schwer. Von Kriegen zertrümmert, vom Faschismus zerstört, alles gemordet, was zum Menschsein gehört. Du hast dich besonnen, viele gute Ideen erwuchsen dem Grauen, manche blieben bestehen. Du hattest die Chance zu einem wirklichen Sieg. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Was ist nur geworden aus den großen Gedanken? Jetzt sieht man sie allerorts doch wieder schwanken. Rassisten, Faschisten, wie konnt so weit kommen, haben in Parlamenten Sitze gewonnen. Schäm dich, Europa, wie konnte das sein? Hat dich die Hoheit des Markts so verblendet, die an Menschlichkeit glauben lässt du allein? Du hast die schönsten Ideen geschändet. Schäm dich, Europa, so lang ist es nicht her. Da fiel dir das Atmen noch unheimlich schwer. Von Kriegen zertrümmert, vom Faschismus zerstört, alles gemordet, was zum Menschsein gehört. Du hast dich besonnen, viele gute Ideen erwuchsen dem Grauen, manche blieben bestehen. Du hattest die Chance zu einem wirklichen Sieg. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Ja, nachdem jetzt Wecker noch einmal in der Sendung vorkam und es zum Ende nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg auf den Punkt gebracht hat als Ziel formuliert und auch, glaube ich, als Aufruf an alle Menschen, sich dementsprechend zu engagieren und zu organisieren und dem entgegenzustehen und eben nicht am Gewaltmonopol sich auszurichten, daran festzuhalten. Da kommen wir später tatsächlich auch nochmal bei Gustav Landauer dazu. Ja, aber Stand jetzt ist es natürlich anders. Es gibt ein Gewaltmonopol, es gibt autoritäre Herrscher. Auch wenn sie sich dann Kommunisten oder Marxisten nennen wollen oder Sozialisten oder wie auch immer, solange sie am Gewaltmonopol, an ihrem Gewaltmonopol festhalten und über andere mit Gewalt herrschen. Was man mit Herrschaft erlangt, kann man auch nur mit Gewalt erlangt, kann man in der Regel auch nur mit Gewalt behalten. So sagt, glaube ich, Walter Benjamin oder Erich Fried, müsste ich jetzt auch raussuchen, gibt es ein Gedicht dazu. Auf jeden Fall waren das Anarchist Black Cross Belarus in Deutschland zu Besuch und haben eine Tour gemacht, eine Infotour, in der sie erzählt haben über ihre Arbeit und über das Leben von Anarchistinnen und Anarchisten, Antifaschistinnen und Antifaschisten unter dem autoritären Lukaschenko. Wir haben eine Pressemitteilung auf Englisch, die wir in Abschnitten für euch übersetzen werden. A few weeks ago we ended our tour that we planned with our comrades in Germany, Switzerland and France. The tour aimed at creating new connection with foreign comrades, telling the story of the consequences of the Belarusian uprising and, most importantly, collecting money for our imprisoned comrades in Belarus. Vor ein paar Wochen beendeten wir unsere Tour, die wir gemeinsam mit Comrades, sagt man das so? Genossen. Ich sage eigentlich nicht gern Genossen. Ja, ist auch Genossen. Genossen aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich davor gemeinsam geplant haben. Die Tour beinhaltete den Aufbau neuer Verbindungen zu nicht-belarussischen ausländischen Genossen, das Erzählen der Geschichte über die Konsequenzen der Aufstände in Belarus und das Wichtigste, die Sammlung von Geld für die inhaftierten Genossen in Belarus. We have been warmly welcomed in every city and town and treated with the best local food. We were able to cover the trip expenses and got enough money to pay our debts and support our prisoners for about a month. It meant a lot to us to see that the local groups have organized benefit events for our activity and gave huge donations. Several people and groups were also interested in becoming a personal patron for a prisoner. We will discuss this schema in more detail and present a public description of the project within this month. Wir wurden freundlich und warm willkommen geheißen in jeder Stadt und haben das beste lokale Essen bekommen. Das muss ich sagen, glaube ich nicht. Aber ja, es war möglich, dass wir unsere Trip Expenses, also die Kosten, die Auslagen, wieder reinholen konnten und genug Geld sammeln für die gesamten eben die Ausgaben und wir können noch die Prisoner, die Gefangenen unterstützen für einen Monat. Das bedeutet, wenn ich da kurz ausbrechen darf aus der Pressemitteilung, aktuell kostet ein Monat etwa, ein Prozesstag kostet, wenn alle vor Gericht stehen, am selben Tag bis zu 20.000 Euro. Im Durchschnitt sind so 2.000 Euro, weil so eine Person vor Gericht steht. Also ein Monat sind dann schon 20.000 bis 40.000 Euro, die da über den Tisch gehen. Plus nochmal die ganze Versorgung mit Lebensmittelpaketen und so weiter. Also es sind sind Spenden rumgekommen und verschiedene Städte haben Solidarity-Events, also haben nochmal Solitheken oder sowas veranstaltet, um Geld zu sammeln. Ja, und was ganz interessant ist, mehrere Menschen und Gruppen haben sich dafür interessiert, ein Pate zu werden oder Patin für eine Gefangene oder einen Gefangenen belarussischen Aktivisten, Aktivistin. Das wird jetzt dann auf der Homepage von ABC Belarus nochmal genauer erklärt, diesen Monat, wie das funktioniert. Das Konzept haben sie vorgestellt, dass quasi Menschen aus international sich finden und Paten von Gefangenen werden, die Menschen dann eben relativ direkt und persönlich unterstützen. It was interesting to see some of the comrades getting inspired by the events in Belarus and asking questions of how they could better prepare for such developments in their countries. Attitude to war and knowledge about Eastern Europe also varied greatly. The farther from the epicenter, the less interest and more vagueness could be observed. Language also proved to be a barrier that we need to overcome as a movement for it to become really international. We are really grateful to those who helped translate our materials and provided interpretation during the events. It's regretting that we couldn't stay longer and get to know more about local struggles. Es war interessant zu sehen, wie viele Genossinnen inspiriert wurden von den Events in Belarus, also von den Vorkommnissen, würde ich es jetzt mal nennen, in Belarus und Fragen gestellt haben, wie sie sich vor Ort selber besser vorbereiten können für solche Uprise. Also es geht auch um diese, mit Events sind die aufständischen Momente gemeint in den letzten Jahren, denke ich, wie sie sich selber besser aufstellen können für solche Entwicklungen in ihren eigenen, also in den Ländern, wo die Aktivisti leben. Der Ausdruck von Krieg und das Wissen über Osteuropa also varied greatly, also gab eine große Variation. Umso weiter, wenn ich es richtig verstehe, können wir verbessern, the farther from the, umso weiter vom Epizentrum entfernt. Less interested and more. Ich weiß nicht, was less interested and more awakeness could be observed. Also umso weniger Interesse und mehr Unwissen konnte erkannt werden. Sprache ist genauso ein großes, eine große Barriere, die wir alle gemeinsam überkommen müssen als Bewegung, um wirklich international werden zu können. Genau, wir sind sehr dankbar, grateful, oder? Dankbar für gegenüber den Menschen, die uns geholfen haben, zu unsere Materialien zu übersetzen und über die Interpretationen während der Events, also die Live-Übersetzung und so weiter. Es ist schade, dass wir nicht länger bleiben konnten und mehr über die lokalen Kämpfe erfahren. In many places, comrades recorded the event to later put in on local radios. You can hear one interview from the A-Radio in English unter aradioberlin.org, Fundraising Tour ABC Belarus 2022, War in Ukraine Lessons Belarus Uprising. None of this would be possible without local organized groups and collectives, existing activist spaces, radio station and network of solidarity. This is another reason to keep believing in our ideas. Ja, an vielen Orten haben Comrades die Veranstaltungen aufgenommen. Auch in Karlsruhe ist das außerdem der Fall. Die Sendung wird auch, also es wird da auch noch was zum Nachhören geben. Um das dann später im Radio zu erwähnen, das machen wir jetzt erstmal in dieser Form. Radio A Berlin hat da schon was aufgenommen auf Englisch. Da findet ihr das auf aradio-berlin.org, Fundraising Tour ABC Belarus, ewig langer Link, aber ihr findet es ziemlich weit oben. Ja, also nichts wäre möglich gewesen ohne die organisierten Gruppen, Kollektive, die existierenden aktivistischen Räume, die Radios, also die Radiostationen und das Network of Solidarity, also das Netzwerk von solidarischen Menschen. Und das ist ein weiterer Grund für die Menschen aus Belarus, dass sie das, also darauf zurückgreifen können und gemeinsam solche Veranstaltungen möglich machen, to keep believing, also weiterhin an unsere Ideen zu glauben. Ja. Genau, dazu noch zu sagen, schaut auf abc-belarus.org vorbei und steht ja auch wieder Weihnachten vor der Tür, da gibt es ja manchmal ein bisschen extra Geld, also der Vortrag, die Veranstaltung war hier auch hier in Karlsruhe wirklich sehr mitreißend im Sinne von, die Situation ist einfach abartig, mega scheiße und destroying the relatives, also die Zerstörung der Angehörigen sozusagen oder und das Unterdrucksetzen der Angehörigen ist einfach eine Methode des Lukaschenko-Regimes, dieses autoritären Penners quasi, im autoritären Arschloch oder wie auch immer, um die Menschen quasi schon vorher der Theorie nach, dass Knast vor allem funktioniert, wenn das Gefängnis im Kopf der Bevölkerung funktioniert. Also quasi wenn Leute minimal aktivistisch waren, die erstmal in Knast kommen und vor allem aber die Sätze für schwachsinnige Verhandlungstage ohne Inhalt halt extrem hoch angesetzt werden, so hoch, dass die Aktivisti vor Ort, seien das jetzt Anarchistinnen oder Antifaschistinnen, das niemals bezahlen können und die Familien einspringen müssen. Und so ein Gerichtstag, wie gesagt, kann mal 2000 Euro kosten und eine Gerichtsverhandlung kann auch mal 30 Tage gehen. Und danach ist dann einfach so eine Familie finanziell völlig ruiniert und dadurch auch wieder gezwungen, im Lukaschenko-Regime zu arbeiten, um überhaupt weiter über die Runden zu kommen und so weiter. Also das ist eine richtig krasse Sache und da ist einfach Geld nötig, um Anwältinnen zu bezahlen. Es ist auch nicht mehr so einfach, Anwältinnen zu finden, weil auch die von Repression betroffen sind und diejenigen, die eben diesen Job machen, die in die Gefängnisse gehen, einen Anwaltsbesuch im Gefängnis, einfach um zu schauen, wie geht's den Leuten, leben sie noch, haben sie noch irgendwas zu essen? Also es gibt auch Gefangene in Belarus, die quasi kaum überhaupt versorgt werden und die Lebensmittelpakete erhalten, die dann ausreichen müssen. Und um das zu überprüfen, müssen hin und wieder Anwältinnen sie besuchen. Das kostet 200 bis 400 € ein Besuch. Und das sollte eigentlich bei allen Gefangenen, das sind aktuell etwa 30 Menschen in Haft und es werden immer wieder mehr. Also ihr könnt euch vorstellen, das sind immense Summen, von denen stehen gerade 10 parallel vor Gericht mit 2.000 € pro Tag pro Person. Das ist unvorstellbar viel Geld. Weißt du, was denen vorgeworfen wird? Das ist ganz unterschiedlich, also Beteiligung an Aufständen bis ein Tattoo an der falschen Stelle. Also das Lukaschenko-Regime braucht keine Gründe, um Aktivistinnen ins Gefängnis zu stecken. Und es ist eine Gefängnisgesellschaft, das heißt zur falschen Zeit, am falschen Ort, was auch immer, ja. Oder irgendwie halt zum Teil auch Internetaktivistinnen, also wer in der Öffentlichkeit auftaucht, wer irgendwie reinrutscht und als Sprachrohr erkannt als also so ein bisschen Rädelsführer-Style, wie es bei uns früher war, wenn jemand auf einer Demo ein Megafon hatte, ne, dann ist das halt die Person gewesen, die man irgendwie festgenommen hat und auf den Kopf gehauen. Also ich glaube, so habe ich das verstanden. Es geht viel von dieser, wer ist hier Rädelsführer. Und es ist sehr konstruiert. Also es gibt da wenig. Also alle Menschen, die aktiv sind, kennen Hausdurchsuchungen und das Unterdrucksetzen von Angehörigen und so. Also die gerade bei Hausbesuchungen, das kennen alle. Davon sind auch ganz, ganz viele Menschen betroffen und zum Teil reicht die Beteiligung auf einer Demo aus. Ich glaube, was wichtig ist noch zu sagen, ist, dass, oder was halt wirklich richtig furchtbar ist auch, dass es gab so eine Art Extremismusklausel wie bei uns und es gibt jetzt eine Umschreibung des Rechts auf Terrorismus und Lukaschenko hat die Todesstrafe wieder eingeführt und aktuell sind etwa 10 Menschen, wenn ich das richtig weiß, betroffen davon, dass sie eben so ein Verfahren an der Backe haben, das unter Extremismus läuft und somit jetzt nach der Umformulierung quasi oder Novellierung mit einer Umformulierung oder wie auch immer man das nennen will, eben unter Terrorismus läuft. Das heißt, potenziell könnten 10 Menschen, die als politische Gefangene, als Anarchistinnen und Anarchisten, Antifaschistinnen und Antifaschisten sind, Opfer von der Todesstrafe werden. Ob das wirklich so kommt, kann man jetzt noch nicht genau sagen, aber ja, es ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Es braucht unbedingt Solidarität und in dem Fall ist es halt wirklich auch so, Geld bewirkt da viel, weil es einfach Teil dieses Kampfes ist, der vor Gericht geführt wird. Und das hält einfach Menschen am Leben, auch was die simple Versorgung mit Lebensmitteln angeht. Deshalb geht auf abcbelarus.org und wenn ihr was übrig habt oder wenn es zu Weihnachten was extra gibt, dann ist es super, wenn ihr das da anlegt. Oder nicht anlegt, sondern verschenkt. Für eine wirklich notwendige, wichtige Angelegenheit. So. Machen wir ein Lied an. Sollen wir jetzt Musik hören? Jetzt können wir wieder schämlich Europa spielen. Ja, was spielen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir irgendwas Böses, irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, wir könnten von dem einen, der auch aus Belarus ist, der Sänger von Mr. X, Musik hören. Der sitzt gerade auch in Haft. Der ist immer mal wieder in Haft. Von dem habe ich euch auch schon erzählt. Genau. Und die Band heißt Mr. X. Mr. X. Das hört sich skaig an. Ja, ist. Genau, ist in Street Boy. Punk. Ja. In welchen Song? Egal, ist alles gut. Ist alles gut. Na gut. Street Philosophy. Na gut. Поднимаясь на неравный бой со всем миром, Einen weiteren Song, der heißt Anti. Durch die Straßen gehst du, alle sehen dich scheißegal. Ausspießer spuckst du, nichts zu haben, optimal. Geiler Kauf, einfach schick, eine Biber, eure Musik. Das Leben ist voll ins Zugehen, die Gefahr ist ein Vergnügen. Wir sind, was wir sind. Die Spieße mögen uns nicht. Aber wer sieht hier das spannendste Kinder der Arbeiterklasse? Wir sind keine graue Masse. Durch die Straßen gehst du. Scheißegal, auf Konformität spürst du nichts zu haben, optimal. Ihre Gäse, Patsch ist Butter und verkrochen Blut. Das Leben ist voll zu jen, die Gefahr ist ein Vergnügen. Wir sind, was wir sind. Die Spitze mögen uns nicht, aber wer sieht hier das spannendste Kinder der Arbeiterklasse? Wir sind keine graue Masse. Wir sind, was wir sind. Uns nicht, aber wer sieht hier das spannendste Kinder der Arbeiterklasse? Wir sind keine graue Masse. Nein! Okay, das war ein harter Cut. Wir haben das mit dem Fade-In und Fade-Out heute überhaupt nicht drauf. Wir haben echt richtig schlechte Übergänge gemacht, muss man sagen. Ja, jetzt kommen wir zu... Was? Ich habe richtig schlechte Übergänge gemacht. Ich habe das gemacht. Wir sind ja auch nicht ohne Club. Ich gebe das zu. Keine DJs, wir müssen das. Wir sind auch keine... Richtig. Auch keine Ahnung von sowas. Aber hier kommen ja immer DJs in dieses Studio, DJs, und machen hier richtig Profimusik. Ich habe diesen Aufkleber natürlich noch gar nicht entdeckt. Da steht Profimusik. Ein Mensch, der bei uns ist, hat einen Namen und dessen Name steht ja an der Tür. Er hat das auch gesagt. Steht da einfach. Steht. Ja. Genau. Jetzt kommen wir hier nochmal zu einem aktuellen Schriftstück. Es ist vor kurzem geschrieben worden und aufgrund der hohen Aktualität haben wir es rausgesucht aus einem Buch, immerhin mit Also nur für euch. 390 Seiten hat das Buch und wir haben nur für euch quasi da einen Text rausgesucht. Und es hat immerhin 13 Bände, diese Schriftreihe. Also aus mehreren tausend Seiten, ja, haben wir das und für alles euch. Alles über Landauer, die ganzen 13 Bände. Alles geht, ist von Landauer oder über Landauer. Ja. Ja, ich werde verlesen und dann werden wir ein bisschen drüber reden. Oder wir haben gesagt, wir machen es mit Melden. Das heißt, wenn jemand was dazu sagen will, dann schnippst du einfach ins Mikrofon und dann reden wir drüber. Morgen oder übermorgen. In der Sozialist am 30.09.1893. In manchen Kreisen ist noch der Glaube verbreitet, es lasse sich der Unterschied zwischen uns und der Sozialdemokratie ungefähr auf folgende Formel bringen. Die Sozialdemokraten führen die soziale Revolution und die Befreiung der Bevölkerung übermorgen herbei, während die Anarchisten ein Radikalmittel besitzen, um die Freiheit schon morgen in die Lande zu tragen. Das will heißen, dass die Hauptdifferenz die sei, dass die Sozialdemokraten im gemächlichen Trab, während wir aber im Galopp nach der Zukunftsgesellschaft fahren. Ich halte diese Art der Unterscheidung für falsch. Würde es sich bloß um die Zeit handeln, während im Übrigen das Ziel so ziemlich dasselbe wäre, das wäre keine Sache von großer Bedeutung. Die Sache ist aber vielmehr die, dass die Sozialdemokratie die Freiheit überhaupt nicht lehrt und nicht will, dass ihre Verkünder allesamt keine freien Menschen sind und dass das Ziel dieser Partei ein demokratisch zentralisiertes, staatssozialistisches Gemeinwesen voll Disziplin und Unterordnung ohne Geistesfreiheit überhaupt mit unserem Ziel fast nur den Namen und teilweise den Ursprung gemein hat. Lassen wir also die Sozialdemokratie ruhig beiseite. Was sie selbst früher von den Fortschrittlichen und Zentrumswählern, jetzt auch von den Antisemiten behauptet, dass sie nur eine Vorfrucht für die Sozialdemokratie seien, dies gilt auch von den sozialdemokratischen Wählern. Sie befinden sich in einem vorläufig sehr unvollkommenen Entwicklungsstadium und fallen alle einmal der großen Revolutionsarmee zu. Wie steht es aber ganz im Allgemeinen mit der Frage, die oben als Titel gestellt wurde? So mancher ist gar zu begierig und möchte gern wissen, kommt sie morgen oder übermorgen, die große Umwälzung? Ein marxistisch Geschulter würde antworten, so wie die ökonomischen Bedingungen zum Sozialismus vorhanden sind, ist der Sozialismus da. Nicht früher und keine Sekunde später. Ich halte das für absolut falsch. Indem ich der ketzerischen Ansicht bin, dass die ökonomische Grundlage zum Sozialismus überhaupt nie gefehlt hat. Sozialismus ist nichts anderes als die ökonomische Seite der Freiheit. Er bedeutet, dass die Menschen sich zur notwendigen Arbeit, zur allgemeinen menschlichen, wie Stirner sagt, verbinden und gemeinsam vorgehen. Das aber wäre tatsächlich in jedem Stadium der Kultur nicht nur möglich, nein, auch das Natürliche und das Beste gewesen. Es ist von Grund auf verkehrt zu behaupten, dass in irgendwelcher früheren Epoche die Knechtschaft ein notwendiger Kulturhebel gewesen sei. Aristoteles hat es ja behauptet und viele andere nach ihm, eingeschlossen Marx und Bebel. Aristoteles hat gesagt, ja, wenn die Maschinen sich von selbst bedienten und keine menschliche Arbeit erforderten, dann brauchen wir keine Sklaven mehr. Und Marx und Bebel haben diese ganz faule Ausrede einer ausbeuterischen Gesellschaft, die schon ein böses Gewissen hat, nicht nur für bare Münze, sondern auch für eine Prophezeiung genommen. Und beide haben gerührt und begeistert ausgerufen, ja, Aristoteles hatte recht. Und die von ihm vorausgekündete Zeit, wo die Webstühle sich selbst bedienen, sie ist da. Aristoteles hat den wissenschaftlichen Sozialismus, wie ihn Karl Marx entdeckt hat, vorausgeahnt. Ich sehe von alledem nichts. Ich gewahre nur den Rausch einiger Zeitgenossen, die vermeinen, wir hätten es ganz unsagbar herrlich weit gebracht und die moderne Maschinentechnik trunken gemacht hat. Aber es ist ganz unwahr, dass unsere Maschinen keine menschliche Arbeitskraft mehr brauchen. Es besteht überhaupt kein so prinzipieller Unterschied zwischen den verhältnismäßig primitiven Werkzeugen aus der Zeit des Aristoteles und unseren noch so vervollkommenen, mit Dampf und Elektrizität betriebenen Maschinen. Wenn wir heute aus dem Boden ein roh geschliffenes Beil aus der Steinzeit ausgraben, dann kommt uns die Lust an, verächtlich zu lächeln. Aber wir können uns mit Bestimmtheit darauf verlassen, dass eine ferne Zukunft auch einmal die Nase rümpfen und die Achsel zucken wird über unsere Rotationspresse und andere heute bestaunte Maschinen. Aber auch noch in jener fernen Zukunft wird die Maschine weder von selbst entstanden noch sonst ein vollkommener Automat sein. Die menschliche Arbeit wird nicht überflüssig sein. Also wenn jemals die Knechtschaft zur Erhaltung und Förderung der Kultur notwendig gewesen wäre, dann könnte man genau dasselbe auch noch von unserer Zeit behaupten. Allerdings, wenn man zum Beispiel die ägyptischen Pyramiden als Kulturdenkmäler betrachtet, ohne Sklaven wären sie vermutlich nicht errichtet worden, ebenso wie vielleicht der Eiffelturm in Paris nur zur Zeit der Lohnsklaverei entstehen konnte. Freie Menschen, die sich zum harten Kampf gegen die Natur vereinigen, lassen vielleicht, solange sie nicht Grund haben, übermütig zu sein, solche Kolosse ungebaut. Aber sollten diese wirklich ragende Säulen der Kultur sein? Mitnichten. Kultur überhaupt. Es hat selten ein Wort gegeben, das so viel Phrase in sich schließt. Kultur. Das wird bisher fast immer im alexandrianischen Sinne verstanden, das heißt gesehen vom Standpunkt der später Lebenden. All das Hässliche, die Not und das Elend, die Unkultur mit einem Wort, die ist untergegangen und vernichtet oder sentimental verhüllt in das verklärende Spinngewebe der Zeiten. Betrachten wir aber nur die Kultur der Gegenwart, beschauen wir uns das Leben aller einzelner Menschen in allen Kulturländern. Dann haben wir ein Bild von der Kultur früherer Epochen. Da sehen wir das Wohlleben einiger weniger erwachsen, auf der Not von Millionen. Paläste Hamburger Handelsherren voll von exotischen Gewürzen aus Afrika und Asien und nicht dabei die asiatische Cholera, die Pest der Armen, Königsschlösser erbaut auf Düngerhäufen, fürstlicher Prunk gedüngt mit dem Blut und Schweiß der Armen. Wenn das Kultur heißt, dann freilich ist die Knechtschaft ein kulturfördernder Faktor. In der Tat aber wäre die Menschenwelt von Anfang an schöner und glücklicher gewesen, wenn die Menschen in Freiheit sich unterstützt und gefördert hätten. Anstatt dass die große Zahl sich von den Schindern und Herren zur Kulturarbeit treiben ließ. Und wenn das Sozialismus heißt, Abwesenheit der Ausbeutung, gemeinsame Arbeit, dann ist er möglich gewesen, auch in fernen, grauen Zeiten, auch bei den primitivsten Werkzeugen. Warum er nicht kam? Ja, warum ist er heute nicht da? Nicht die ökonomischen Bedingungen sind es, die fehlen. Nicht die Macht ist es, die den Geknechteten abgeht. Der Sozialismus herrscht noch nicht in der Welt, weil ihn die Menschen nicht wollen. Und die ihn heute wollen, haben noch nicht genug getan, auf dass ihr Wille zur Wirklichkeit ihrer Sehnsucht zur Tat werde. Also, nicht in erster Linie ökonomische Verhältnisse. Im Gegenteil, geistige Bedingungen zur Verwirklichung des Sozialismus fehlen. Es fehlt die Aufklärung und es fehlt der Mut. Zum Leben gehört Mut. In jedem Fall auch unter den günstigsten Bedingungen. Aber erst recht erfordert es Mut, ein neues Leben erst zu gestalten, mitzuhelfen, eine alte Welt aus den Angeln zu heben und zu vernichten, eine neue zu errichten. Freilich gehört auch Mut zu der Feigheit, mit der die Unterdrückten, Ausgesogenen und Angeekelten ihr Leben, wie es heute beschaffen ist, ertragen und auf sich nehmen. Es ist der Mut des Duldens und Kreuztragens. Hier aber ist die frisch angreifende Tapferkeit gemeint, die sich nicht mehr opfern will für das Glück anderer Menschen, wohl aber ihr Leben daran setzt, an die Erringung eigenen Glücks für die Erfüllung eigener Ideen und Ideale. So also beantwortet sich die Frage, ob morgen oder übermorgen. Heute schon. Das müsste der jubelnde, kampfesfrohe Aufschrei von Millionen und Abermillionen sein. Heute schon. Keine Knechtschaft mehr, heute schon Freiheit. Heute schon kein Elend mehr, heute schon Glück. Die Freiheit wird Erfüllung werden. Wann es den Unterdrückten beliebt, sich zu befreien. Die ökonomischen Bedingungen sind mehr als genügend vorhanden. Wenn die geknechtete Menschheit nicht mehr geknechtet sein will, wenn sie sich die Einsicht angeeignet hat, die notwendig ist, um freien und vernünftigen Zuständen Bestand zu sichern, dann wird der Sozialismus etabliert sein. Mehr aber lässt sich auch nicht sagen. Fern liegt uns vor allem jene falsche Zuversicht der Marxisten, die ganz genau wissen, dass der Kapitalismus, als ob es sich einzig und allein um den Kapitalismus handelte, bei einem gewissen Höhepunkt angelangt, in sich selbst zusammenbricht und den Sozialismus aus sich herausgebiert. Was die Entwicklung in ihrem Schoße trägt, niemand kann es vorausverkünden. Wohl aber können die Menschen ihre eigene Entwicklung selbst tätig gestalten. Dazu freilich bedarf es der Einigung und der Verständigung und schier endloser Verbreitung der Aufklärung. Nicht aber ist nötig oder auch nur ersprießlich die politische Quacksalberei irgendwelcher Parteien. Jahrhunderte schon kennen sie den Sozialismus, und diese Jahrhunderte haben den Unrat der Knechtung immer noch nicht ausgekehrt. Nie freiwillig hat die sozialistische Idee diese Rolle gespielt wie heute, nie hat der Sieg näher, lockender, verheißender vor uns geschwebt. Lassen wir den einzigen Moment nicht wieder ungenutzt vorübergehen. Folgt nicht wieder den Vorspielungen von Demagogen, bei denen es sich um die Befriedigung ihrer Ehrsucht, ja teilweise noch viel gemeinerer Triebe handelt. Volk, kümmere dich endlich selbst um deine eigenen Angelegenheiten und nimm deine Geschicke in deine eigene Hand. Verbindet euch zu gemeinsamem Kampfe und bleibt verbunden zu gemeinsamer Arbeit. Vernichtet die Privilegien des Besitzes, indem ihr selbst euch zu Besitzenden macht. Vernichtet die Vorrechte der Bildung und der Wissenschaft, indem ihr selbst Wissende werdet. Und eines vergesst mir vor allem nicht. Tötet die Armut, denn die Natur ist reich. Tötet die Knechtschaft, denn der Mensch ist zur Freiheit geboren. Größe ist euch nahe, darum erhebt euch aus der Kleinheit. Etwas Neues will werden. Tötet das Alte. Lässt sich daraus jetzt folgern, dass zum Beispiel bei uns die Gesellschaft überhaupt nicht vorhat, befreit zu sein, aus der Knechtschaft rauszutreten, weil es ist ja, also in Deutschland 2022 können wir nicht davon reden, dass es keiner wissen könnte, also dass es irgendwie darum geht, dass man sich ein anderes Mindset braucht. Das ist ja jetzt irgendwie es ist ja jetzt nichts mehr, was man irgendwie nicht wissen könnte, wenn man wollte. Also ist es so, kann man so schlussfolgern, dass überhaupt kein Interesse steht. Also selbst bei den, so wie Konstantin Wecker das ja vorhin gesagt hat. So, der eine hat das Gewaltmonopol und der will es und die anderen freuen sich, dass es eins gibt aus irgendwelchen Gründen. Aber ich glaube, es hängt so ein bisschen mit Bequemlichkeit zusammen, wenn man einfach nur mit dem Konsum und dem Arbeiten halt beschäftigt ist, dass man sich da nicht unbedingt nochmal damit auseinandersetzt, ob es nicht auch andere Optionen gäbe, also andere Herrschaftsformen, beziehungsweise frei von Herrschaft und auch sich nicht selber den Mut hat, sich selbst zu befreien oder die Idee dazu. Ja, also ich glaube, die Idee... Also ich bin mir nicht so sicher tatsächlich, ob das stimmt, dass es jeder weiß, jede weiß, weil ich doch wahrnehme, auch in so Arbeitskampfthemen und Organisierung von Arbeitenden, dass es doch diese, also was meiner Meinung nach jetzt, wenn wir jetzt auf die aktuelle Zeit schauen, total abhanden gekommen ist, ist genau diese Diskussion, die Landauer da auch aufmacht, also tötet den Besitz, indem ihr euch zu Besitzenden macht, also diese, da kommt ja ein Verhältnis zum Ausdruck. Ich habe vorhin, als die Mikros aus waren, kurz der Tienne Boiti und eben dieses Bild, das ist relativ bekannt, wo die Stände quasi den König halten Und Etienne de Poitiers hat an der Stelle sowas gesagt wie, der König ohne Hofstaat oder ohne den Hof wäre quasi nur irgendwie ein vielleicht aggressiver, autoritärer Typ in einem viel zu großen Haus. Wahrscheinlich wäre es kalt, weil er selber kein Feuer machen würde. Ja. Irgendwie so. Aber es braucht eben diesen Hofstaat-Charakter, das haben wir auch in der kritischen Theorie, diese freiwillige Unterwürfigkeit, die freiwillige, ich weiß gar nicht, von wem es ist, von der freiwilligen Knechtschaft gibt es auch den Ausdruck. Also dass eigentlich die Leute, und das finde ich in der kritischen Theorie halt interessant, diese Idee, dass diese Unterwerfung damit einhergeht, dass man von der Herrschaft ein Bröckelchen abbekommt quasi, was immer noch besser ist, als völlig unterdrückt zu sein. Also dann ist halt sowas wie Beamter in der Demokratie zu sein, immer noch besser als halt, keine Ahnung, Knecht in irgendeinem Kaiserreich oder Königreich. Und ich glaube, dass dieses, also was ich mich viel frage, ist so, deshalb finde ich auch die Texte so interessant, weil es da schon benannt ist, wo kommt, wie lange gibt es das schon und wie stark ist diese Zurichtung durch Herrschaft? Und das finde ich, ich glaube da, also das sind so die zwei Dinge. Das eine ist das Zurichten. Ich hatte jetzt mit einem Menschen aus Berlin, der auch ein Buch geschrieben hat, das ich immer noch nicht gelesen habe, auch über Verhältnisse und Menschenbilder, also was hat das Bild eines Menschen, was er von Menschen denkt, zu tun mit seinem Verhältnis zum Staat zum Beispiel, wie ist da die Beziehung, also wenn jemand glaubt, es braucht ein Gewaltmonopol, warum glaubt er das, wo könnte das herkommen, was für ein Menschenbild steht dahinter, die anderen sind irgendwie böse, die wollen mir immer was antun und so und ich brauche immer Schutz und irgendjemand muss das machen, weil alles ist gefährlich, dann steckt da ja, wenn man jetzt von Vertrauen spricht, also ich gehe erstmal nicht davon aus, zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, über den Adenauer-Ring laufe, selbst wenn da ein Fußballspiel ist, ich gehe nicht als erstes davon aus, dass ich jemanden brauche, der mich beschützt, weil die Leute, die sich da aufhalten, mich angreifen werden. Das ist nicht mein erster Gedanke. Es gibt aber Menschen, die diesen Gedanken genauso haben. Im Prinzip, wenn da irgendwas ist, dann muss da viel Schutz sein, weil da kann man nicht reden mit den Leuten oder so. Okay, ich schweife ein bisschen ab. Aber dieses diese freiwillige Unterwürfigkeit, das ist ein bisschen für mich die Frage, ist es dieser Brocken Herrschaft, den ich halt abbekomme, wenn ich in die Lohnarbeit gehe, dann kriege ich halt auch so ein bisschen was vom System halt, so ein bisschen ein Output aus der Megamaschine. Und halt diese, aber irgendwo muss ja diese Zurichtung stattfinden, dass die Leute dieses Herrschaftsverhältnis überhaupt eingehen. Weil ich muss sagen, über meine Beschäftigung kommt es viel mehr, dass zum Beispiel mit meinem Chef ich mir denke, ich sehe es immer weniger ein, also umso mehr mir das bewusst wird, aber es ist ein Prozess auch der Bewusstwerdung, der wirklich lange dauert irgendwie. Bei mir zumindest über Jahre hinweg, das auch zu empfinden und nicht mehr zu verstehen. Also ich, mittlerweile hat sich das so voll vom Kapitalismusverständnis, wie funktioniert es zu. Ich verstehe nicht mehr, warum jemand Mehrwert überhaupt generieren darf. Also warum überhaupt jemand ein Mehr an ein, also ja, vor allem so ein Chef, so ein Boss hat ja meistens auch noch ein Gehalt plus dann halt den Mehrwert, der aus der Arbeit entsteht, der dann aber nicht zweckgebunden ist, weißt du, also wenn es so wäre, dass es für Investitionen ist oder so, was wieder anders ist, ist es aber nichts, es ist einfach, keine Ahnung, er sagt einfach, so wie es halt ist, der Stuhl kostet halt so viel und es ist mehr, als Arbeit drinsteckt und dieser Fantasiepreis, ja, Konkurrenzdruck und bla bla bla, schon klar. In dem Bereich, in dem ich arbeite, gibt es das nicht. In der Form bleibt halt bei ihm, gehört halt ihm. Ne? Und, aber die Menschen, die da gebuckelt haben, haben es halt produziert irgendwie. Und das ist ja ein Verhältnis, das ist ja auch ein Gewaltverhältnis. Ja, aber da ist doch auch oft so, dass die dann eher versuchen, dann immer zu wachsen. Also ich frage mich dann halt auch immer, okay, warum muss ein Betrieb immer größer werden? So, wenn ich mit dem, was ich tue, eigentlich zufrieden bin, damit genug Geld einwirtschaftet, dass alle leben können, alle was zu essen haben, Dach über dem Kopf haben, warum muss ich das dann noch unbedingt vergrößern? Ist ja auch so, wo kommt dieser Druck her oder dieses Verlangen, unbedingt immer jedes Mal mehr zu erreichen? Also bei Konzernen hat man das ja immer, dass der pro Jahr immer versucht, noch mehr zu erreichen, als er eigentlich vorher schon erreicht hat. Und da hat es ja eigentlich auch gereicht. Und aber da auch wiederum nichts von dem Reichtum, den er erwirtschaftet hat, abzugeben an seine Angestellten. Und das meine ich ja auch ein Stück weit mit Verhältnissen. Also es sind so Glaubensfragen. Also das ist halt wie mit dem Gewaltmonopol. Keiner weiß, ob es stimmt, aber man geht einfach davon aus, dass es so richtig ist irgendwie. Und dass es diesen Schutz braucht. Und die negativen, was ich da halt auch wieder ein Verhältnis quasi, die, also was ist denn der Beweis für ganz viel Polizei? Ich habe jetzt vorhin KA News kurz durchflogen. Ein Dauerbeweis sind Einbrüche. Also es gibt Menschen, die das Eigentum anderer nicht per se zu 100% respektieren. Also brauchst bewaffnete Menschen, die die davon abhalten sozusagen, sich da einen Fernseher zu schnappen, den sie sich vielleicht nicht leisten können. Oder meinetwegen auch leisten können, aber dann verkaufen, damit sie halt auch irgendein Geschäft machen, weil sie halt auch ein Geschäft machen wollen, aber keinen Zugriff haben als Ausgegrenzte oder was weiß ich. Andere? Ich glaube, ja? Eigentum ist im Großen und Ganzen ein großes Steckenpferd für die Menschen, warum sie das wollen, dass es ein Gewaltmonopol gibt. Damit sie sich auf eine Instanz verlassen können, wenn ihr Eigentum angegriffen wird. Also es geht natürlich immer, das ist so, ich glaube, so ein bisschen Einbahnstraßendenken. Wenn sie selber mal in einer Situation sind, wo sie dann Eigentum von anderen angreifen, aus irgendwelchen Gründen, sind sie natürlich nicht so glücklich über das Gewaltmonopol, was dann kommt. Aber das ist so, ja, die Eigentumsfrage. Es hängt, schwingt da viel mit, finde ich. So, das ist so ganz viel Besitz. Und das ist auch, was du wieder mit diesem Teilhabe von an der Macht oder an dem großen Kuchen. Und wenn ich halt dann so einen guten Beruf habe, dann kann ich noch mehr vom Kuchen einstecken und dann kann ich auch damit leben, dass der autoritär ist. Weil mir geht es ja ganz gut darin. Ich habe dann so meinen Platz im Nest. Und ich stelle dann keine Fragen, weil ich habe ja alles, was ich brauche. Jetzt finde ich, also ich habe ehrlich gesagt, muss ich jetzt zugeben, wir haben mehrfach versucht, das Lied Sich fügen heißt Lügen zu spielen, haben es nicht geschafft, weil es dann doch irgendein anderes Lied war. Wir schaffen es aber noch, aber das finde ich ganz, das finde ich so interessant auch in diesem, es gibt immer was in diesem Herrschaftsverhältnis, wo eine Unehrlichkeit stattfinden muss. Diese Mehrwertproduktion finde ich zum Beispiel ganz spannend bei der Arbeit, das ist immer so, also ein intelligenter Boss weiß ja auch, dass das irgendwie schräg ist. Also viel, habe ich so das Gefühl, ja. Dass sie das auch selber zum Teil irgendwie schräg finden und dann aber trotzdem irgendwie verteidigen müssen. Und ich merke bei mir auf Arbeit, dass es oft dann total schräge Situationen werden, wenn es zur Sprache kommt, weil irgendwie meint man es ja gut und alles ist irgendwie, also auch von der Leitung, Chefetage, whatever, gut gemeint und so. Man will ja gar nicht, aber es ist natürlich ein Verhältnis, das man nicht abreden kann. Von dem Umsatz, der gemacht wird mit der Arbeit anderer Leute, wird ein gewisser Teil als Gewinn einbehalten. Also es, und es gibt ja noch mal was anderes, was ich viel tragender finde. Und das finde ich halt auch so krass, dass das Menschen akzeptieren. Alle stecken da Arbeit rein in die Entwicklung von so einem Unternehmen. Gehen wir von so Startup-Sachen aus. Und einer kann es verkaufen. Es kann nur ein einziger verkaufen und kann damit schweinereich werden, wenn es gut läuft. Ja, und es passiert ja auch oft genug, gerade mit so Startup-Geschichten. Und alle anderen stecken Zeit und Arbeit rein und Ideen und whatever und können es aber nicht. Das sind halt diejenigen, die es einfach... Und daran macht sich für mich so ein... Ja, die werden dafür bezahlt, dass sie Ideen geben. Ja. Aber profitieren tut letztlich der Mensch, der es verkauft. Ja, aber das meine ich ja klar. Es gibt immer ein Geschäft irgendwie für die Arbeitskraft, die wird eingekauft und so. Da gibt es einen Ausgleich. Für Zeit gibt es Geld und so. Aber am Ende bleibt dieses Verhältnis, dass man auch mit allen Verflachungen von Hierarchien, wir sind alle Freunde im Betrieb und so, kannst du eine Sache nicht auflösen. Der eine kann halt hergehen und sagen, ich verkaufe den Laden jetzt. Und danach kann ja jemand kommen und sagen, ich automatisiere das, ich brauche keine Mitarbeiter mehr. Ja, also dieses Verhältnis, da komme ich halt irgendwie, wenn ich diese Texte lese, immer wieder drauf. Und das ist hochkomplex. Also das ist auch, ne, wenn Hannah Arendt sagt, Eichmann hätte jeder sein können. Eichmann war halt, ja, nach der Beobachtung der Nürnberger Prozesse, eigentlich nichts Besonderes, wenn man es genau nimmt, der Typ. Und ich diese, also... Das ist aber auch die Aufklärung darüber vielleicht, dass man dieses Bewusstsein schafft, ne, dass es diese Verhältnisse halt gibt und offen über diese Gewaltverhältnisse spricht. Das ist ja auch nichts, ich empfinde das mittlerweile, deshalb meine ich auch eine lange Bewusstwerdung, für mich ist es ein Gewaltverhältnis, wenn jemand den Laden verkaufen kann, in dem ich arbeite, mich in Lohn und Brot gesetzt hat, wie wir jetzt Marxisten gerne sagen, so von der Sprache, so marxistischer Sprachgebrauch irgendwie, und ich aber auch aus Lohn und Brot einfach wieder aussetzen kann morgen. Ich meine, das ist ja ein brutales Gewaltverhältnis eigentlich. Mhm. Ja, der Chef hat ja quasi immer ein Druckmittel gegen dich. Also wenn er dann merkt, okay, du spurst nicht so, wie er es gern hätte, dann setzt er dich halt vor die Tür. Weil jeden anderen Deppen findet er immer. Oder wenn die Invisible Hand nicht dazu beigetragen hat, dass es einfach so wächst. Ja. Wachsen von ganz alleine ohne jegliche Pflege tut nur Unkraut. Ich brauche bestimmt auch eine Art von Pflege. Ich brauche auch eine Art von Bedingungen. Jetzt könnten wir aber noch zu Murray Bookchin und dem Naturverständnis lassen. Ja. Noch einen anderen Punkt, so was also die Automatisierung und das Überflüssig der Arbeitskraft durch die Maschine, so der Gedankengang ist ja an sich nicht verkehrt. Also mit der Moderne, in der wir leben, und mit dem technischen Know-how sind durchaus, glaube ich, Berufe überflüssig geworden. Und das könnten wir uns doch zunutze machen. Also, und es geht ja eher nur darum, wie kann man die Menschen dann auffangen. Also, weißt du, wenn es Arbeit gibt, Arbeit gibt, die nicht notwendig gemacht werden muss, warum soll das dann ein Mensch machen? Also dieses Recht auf Arbeit und so weiter, kann man da doch mal in Frage stellen und sagen, nee, es gibt doch auch ein Recht, hey, dann brauche ich auch das nicht arbeiten, aber dann muss ich ja trotzdem partizipieren können. So, also muss man da irgendwie... Aber doch, da kommt doch auch der Staat und sagt dann, ja, wir brauchen aber 100%ige Vollbeschäftigung und jeder muss aber irgendwie arbeiten. Ja, dann sollen sie die Arbeitszeit runtersetzen bei gleichem Lohnausgleich und das festlegen und dann können wir viele Menschen den Lohn bringen. So. Ja, aber da haben die Leute viel mehr Zeit, um sich irgendwie den Kopf zu machen, warum eigentlich die Bedingungen der Arbeit und der sozialen Gefüge so beschissen sind. Also, das wollen die nicht. Naja, ich finde auch, die meisten Artikel, die sich darum drehen, gehen ja auch wenig um die Geldfrage. Also das andere Verteilen von Kohle ist nicht so das Problem auch. Also es ist irgendwie schon auch den allen Sozialdemokratinnen, Kapitalistinnen, Christdemokraten und so bewusst, dass man jetzt nicht die ganzen Menschen da verlieren kann. Man verliert sie ja auch nicht, weil es die Produktion nicht mehr gibt, sondern weil es die Menschen nicht mehr braucht. Das heißt, der Profit, der dadurch entsteht, klar, du musst die Kaufkraft aufrechterhalten, also müssen sie wieder irgendwie Geld kriegen. Aber die ganzen Artikel, die ich so dazu quer gelesen habe, die sind da eigentlich alle moralisch aufgeladen. Also da geht es eher viel mehr um die Frage, was wird aus den Menschen ohne Arbeit? Ja. Freie Menschen wahrscheinlich. Im besten Fall haben sie Hobbys, denen sie nachgehen können. Das ist so plump mal dahergesagt. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, das ist moralisch und ich finde es nicht gut als Argument. Also das ist so, ja, aber wir sollten das doch nutzen als Chance. Also ich würde das gerne eher so diskutieren wollen und gedacht haben, wie können wir diesen Fortschritt nutzen als Chance, um aus dieser Lohnskraberei irgendwie raus uns zu transformieren. So, an so einem Punkt könnten wir theoretisch stehen, wenn wir wollten, momentan so. Also auf jeden Fall gedanklich sowieso, aber auch praktisch so, weil wir durchaus, glaube ich, Dinge hätten, die nicht mehr von Menschenhand gewacht werden müssen. Und dahingehend das zu diskutieren, wie kann es nutzen, damit jeder mehr Zeit für sich hat und mehr Zeit für seinen persönlichen Müßiggang hat und für seine Zeit und für sein Wesen mehr, ja, dahin zu transformieren. Und es würde ja auch dann wieder in so ein Flusswasser laufen wie zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft, weil irgendwie wieder mehr Zeit da wäre und die Menschen hätten dann auch wieder, einfach mehr mit sich zu tun und könnten daraus mehr schöpfen. Kreatives. Kultur schaffen. Kultur. Ah, jetzt wieder eine Kultur schaffen, keine neue Kultur. Ja, richtig oder falsch, ich weiß, ja. Also klar, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Mehr an frei verfügbarer Zeit eher dazu führen würde. Das ist ja auch so ein geiler kapitalistischer Widerspruch, weil man ja immer sagt, die Künstler, das finde ich so witzig, die Künstler quasi, müssen den Müßiggang haben, um sich ihrer Kunstfähigkeit gewahr zu werden, um dann Bilder zu malen, die über ihren Seltenheitswert quasi einen extrem hohen Wert im Kapitalismus darstellen, weil sie so knapp sind. Ja. Also wenn man und die sind nur wertvoll, weil sie knapp sind, nicht weil sie irgendwie gebraucht werden, das heißt, was Besonderes sind, irgendwie einen Mehrwert haben, sie sind einfach nur knapp. Genau, die müssen einfach knapp, die müssen auch knapp bleiben, weshalb Künstler jetzt nicht so aktiv werden sollen. Also so eine Kunstproduktion ist Quatsch. Mag niemand, weil es muss ja auch individuell sein. Es muss individuell und knapp sein, sonst ist ja wieder nicht wertvoll. Also ich finde immer diese, was aus dem Menschen wird, wenn er nicht zur Arbeit gezwungen ist, bricht sich im Kapitalismus am schönsten am Umgang mit den Künstlerinnen und ihren knappen Werken, für die man dann Millionen ausgibt. Und von denen sie nicht so viele malen sollen, weil sonst gibt es zu viele und dann sind die nicht mehr knapp. Jetzt schaffen wir es aber. Also wenn nicht, sollen wir? Ich habe keine Ahnung. Wir spielen jetzt, sich fügen heißt lügen, einfach von Slime, weil das ist am leichtesten zu kriegen, aber eine Extended Version mit 3 Minuten 29. Und dann gibt es noch Termine. Oh, das ist, wir geben nicht nach. Das geht 3 Minuten 19. 1, 2, 3, 4. So, jetzt sind wir abgedriftet, woran es eigentlich liegt. Keine Ahnung, was wir jetzt noch machen sollen. Termine kommen gleich. Aber wir spielen mal zwischendurch, bis hier die Vorbereitung für die Termine fertig ist, einen ganz einfachen Song, den wir total gut finden. Der ist Deutschland, du Opfer. Deutschland, du Opfer! Yeah. jetzt gibt es noch Termine und dann sind wir durch mit der Sendung für heute. Ja, alle Vorträge sind im Café Noir in der Schaumburgstraße Nummer 5. Und zwar haben wir da am 22.11. ist Küfer und Vortrag TierbefreierInnen Rhein-Neckar. Die machen einen Vortrag über veganen Anarchismus. Am 25.11. ist auch wieder Vorkühl bzw. Abendessen und Vortrag mit Nora Häuser auf kolonialen Spuren in Karlsruhe. Und am 27.11. ist Akustikkonzert mit Stefano Minustage. Und vorher gibt es Kaffee und Kuchen. Und am 30.11. ist Videoabend und Austausch, Polyamorie und Beziehungskonzepte. Ja, jetzt sind wir auch quasi schon wieder fast am Ende der Sendung. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen chaotisch, aber so ist es halt bei uns. Und jetzt noch Musik oder was? Wir können noch ein bisschen Musik anspielen und dann nebenher Blödsinn reden und dann das Outro reinmachen. Aber mir fällt es nicht so richtig. Wir können auch mal Deutschland Opfer spielen. Wir spielen mal das da. Brandtanplan kommt jetzt. Leave the country rather than deny my ideas. To stick to my gun. Findest du nicht, dass wir unseren Praktikanten ein